Pimp Slap Luva, der rennt aber etlich aus Frauen. Dieses Jahr wird es werbisches Faust, Bro, versteck dich im Lauf, hast du Körperklaus. Du warst nie ein Rapper und das hört man auch. Jeder Philipp Lahm macht auf Nicky Barnes, doch ich komme mit deren Dorf an. Bleibe Hardcore, kein Diktator, doch ich greif Kies in deren Dorf an. Ey, du weißt, dass ich Ballermann trug, wird von Amjas gesucht, so wie Hamad Shahru 45. Es beginnt mit nem Hallo im Club, doch ich habe am Schluss einen Samenerguss, weil ich Morde begehe vor Morgengebet und dabei einen Pornofilm dreh. Du gehst zu den Bullen Papas mal wieder und beschreibst den Gangster wie Knast-Tätowierer. Bewaffneter Dealer in Führematrix, ficke deine Mutter heute syrermäßig. Nachdem ich ihr mein Messer durch die Kehle führe, stecke ich ihre Gliedmaßen in eine Rewe-Tüte. Hey, ich möchte am linken Hand drücken, ein Abdruck von Bibis Zahnlücke. Ich ficke deine fette Mutter und stoße von hinten wie Treppenschubser. Sie dissen mich ungerne, nee, weil sie dann gebumst werden, ja. Die einzige Möglichkeit, meinen Ruf zu verlieren, ist, wenn ich irgendwann stumm werde. Muskelmasse vom Notenklatschen im Bahnhofsviertel und habe mit Anecken Erfolg wie Star Wars Filme. Ich rap das, was mich im Leben grad bewegt, und in letzter Zeit ist es Mercedes AMG. Ja, ich baller mir zum Wachstumsschub Kuren. 23 Spritzen nenn ich Akupunktur. Ich mach Frontal, ey, wie Jean-Claude, ey, gib mir den Combo, so wie Tompo. Ich mach Frontal, ey, wie Jean-Claude, ey, bis die Arme platzen wie mein Konto. Ich mach Frontal, ey, wie Jean-Claude, ey, gib mir den Combo, so wie Tompo. Ich mach Frontal, ey, wie Jean-Claude, ey, Bloodsport, ein Blut färbt den Betonrot. Yeah, ein Album wie Donnerschlag an einem Sommertag. JPG, die zwei Pusher wie Warner Bros. Rocks, ticket the cops, kill at the top, spit in the mocks, billige Fotze ins Loch, fick in the Block Kings. Ficken wieder durch die Szene wie zwei Sägeblätter. Ehrenmänner rufen an, doch ich leg auf wie David Guetta. Lasst mal eure Politik, ihr habt einen Schädelbrecher. Trifft mal euch live, ist alles Friede, Freude, Ferienwetter. Wir sind Regelbrecher mit Machetenstecher. Hab die Käfigkämpfer, ruft dein Lebensretter. Kleiner Penis, lecker M030, spar dir deine Hooks, du Krebelrapper. Jeder sieht die Klingen krumm, Säbelmesser. Schreibt man das in die Suchfunktion, dann fragt Google bloß, meinten sie Hurensohn. Ich shoote los mit der Glock, dann mein Drive-Fi und Blut spritzt hoch. Vom Bordstein zur Skyline. Moin, drei, Fight, Style, Stiereier. Doggy Style für dich, heißt im Tierheim mit Vierbeiner. Die zwei Killer tapfige dein Image immer wieder locker bis zum Tacker, den du stirbst, Alter. Bang, bang. Kompromisslos wie Kombos von Klitschko. Du bist wie SpongeBob beim Dicks, Bro. Und lässt deine Arabs kommen, aber keine Chance, das ist doch das Babylon. Ich rap das, was mich im Leben grad bewegt. Und in letzter Zeit ist es Mercedes AMG. Ja, ich baller mir zum Wachstumsschub Kuren. 23 Spritzen nenn ich Akupunktur. Ich mach Frontal, ey, wie Jean-Claude, ey, gib mir den Combo, so wie Tompo. Ich mach Frontal, ey, wie Jean-Claude, ey, bis die Arme platzen wie mein Konto. Ich mach Frontal, ey, wie Jean-Claude, ey, gib mir den Combo, so wie Tompo.